Die stellvertretende Vorsitzende des Zentralpräsidiums des Generalverbandes der Japan-Koreaner, Chung Yeon, und zugleich Vorsitzende des Zentralen Präsidiums des Demokratischen Bundes der koreanischen Frauen in Japan, der Vorsitzende der Gesellschaft der Japan-Koreaner für Frieden und Vereinigung und weitere verantwortliche Funktionäre der zentralen Organisationen von Chung Yeon veröffentlichten am 17. Mai Stellungnahmen und unterstützten darin den Kurs für die Wiedervereinigung des Vaterlandes, den der verehrte Marschall Kim Jong-un auf dem 7. Parteitag der PDAK unterbreitet hatte.